Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich bin berufen, allenthalben, kann machen viel heilsamer Salben, frisch Wunden zu heilen mit Gnaden, dergleich Beinbrüch und alte Schaden, den Brand löschen und Zähn ausbrechen, auch Ader lassen tu ich gern. So stellt sich ein Barbier auf einem Holzschnitt aus dem späten Mittelalter vor. Ein Barbier? Ein Friseur? Einer, der Haare schneidet und den Bart stutzt. Merkwürdige Firmenreklame. Aber korrekt. Die Barbiere, lateinisch Barbitonsores oder Rasores, waren tatsächlich Experten in der sogenannten kleinen Chirurgie. Knochenbrüche, Verrenkungen, offene Wunden, Zahnschmerzen, Aderlass. Pikanterweise oblag ihnen auch die medizinische Überwachung der Frauenhäuser, also der Bordelle. Das Haareschneiden und Rasieren besorgten sie sozusagen nebenbei. Es gab zwar Spitäler, aber die waren hauptsächlich für die vielen Pilger und die pflegebedürftigen alten Leute bestimmt. Über eine chirurgische Ambulanz im heutigen Sinn verfügten sie nicht. Ärzte waren lange Zeit fast nur in den Klöstern anzutreffen. Dafür betätigte sich in den Dörfern und Städten ein bunt gemischtes medizinisches Personal mit viel Lebenserfahrung und manchmal merkwürdigen Heilmethoden – von den naturkundigen Kräuterweibern und Hebammen bis zu den Barbieren und Badern. Denn auch die Bader übten einen Doppelberuf aus. Sie unterhielten die Badstuben, in denen es oft recht munter zuging, und boten Schröpfkuren und Aderlass an. Sie behandelten kleine Verletzungen und bisweilen durften sie mit offizieller behördlicher Genehmigung auch gebrochene Gliedmaßen einrichten. Unter den Badern und Barbieren waren geniale Heilpraktiker zu finden, aber auch schlimme Scharlatane, die den Leuten für ein Fläschchen rotgefärbtes Zuckerwasser das Geld aus der Tasche zogen. Kranksein war im Unterschied zu heute mit erheblich mehr Schmerzen verbunden. Bei vollem Bewusstsein wurden Zähne gezogen, Gliedmaßen amputiert, Schädeldecken geöffnet. Und sie hatten ständig Angst, die Menschen des Mittelalters. Angst vor Seuchen und Krieg, Angst vor dem Tod, dem Satan und dem Ende der Welt. Und doch sagen Medizinhistoriker heute, dass uns das vermeintlich so finstere Mittelalter manches voraus hatte. Zum Beispiel eine ganzheitliche Sicht des Menschen, Heilkunde als Heilmachen von Körper, Geist und Seele und den Respekt vor natürlichen Heilmethoden oder die Wertschätzung des therapeutischen Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Was heißt überhaupt das Mittelalter? Die mittelalterliche Medizin. Es war eine Übergangszeit, die abergläubische Anschauungen weiterschleppte, alte Schätze neu entdeckte, nach neuen Methoden suchte, erstaunliche Entdeckungen machte. Die mittelalterliche Medizin gibt es nicht. Es gibt verschiedene Schichten und Epochen und eine große Vielfalt an Heilberufen und Behandlungsmethoden. Kapitel 1: Die arabische Medizin. Sie beginnt im 5. Jahrhundert mit der Auswanderung einer Gruppe gelehrter Mediziner aus dem Byzantinischen Reich nach Syrien und Persien. In Damaskus, Kairo, Bagdad verschmilzt gelehrtes Wissen aus griechischen, römischen, indischen, jüdischen, arabischen Quellen zu einer anregenden Gedankenwelt. Die glänzendsten Vertreter dieser arabisch-islamischen Medizin heißen Hali Abbas, Isaac Judaeus, Abul Qasim und Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina, in der latinisierten Kurzform Avicenna, gestorben 1037 aus Persien. Sein Canon Medicinae, eine handliche Zusammenfassung der damals bekannten medizinischen Theorien und Therapien für die Praxis, erlangte in der lateinischen Übersetzung weite Verbreitung. Avicenna erkannte als erster, dass TBC eine ansteckende Krankheit ist, und er empfahl sehr vernünftige Heilungsmethoden. Bei Magengeschwüren etwa entrahmte Kuhmilch und leicht verdauliche Speisen. Sein bescheidener Leitsatz war: Virtus non medicus. Die Lebenskraft heilt, nicht der Arzt. Ebenfalls aus Persien stammte Rhazes, der ein wertvolles Handbuch über Pocken und Masern schrieb und für den sorgsamen Umgang mit Säuglingen warb. Gleich nach der Geburt soll man ihnen die Ohren reinigen und die Nasenlöcher mit warmem Wasser und Öl säubern. Die kleinen Glieder, so verordnete er, muss man ganz behutsam strecken, ehe sie gewickelt werden. Allah habe für jede Krankheit ein Heilmittel geschaffen, lehrt der Islam. Das war der Ansporn für arabische Pharmazeuten, die Heilwirkung von Muskat, Sandelholz, Kampfer zu entdecken. Sie mischten Tränke gegen Depressionen und empfahlen Rosenwein für einen erquickenden Schlaf. 805 hatte Harun al-Rashid in Bagdad das erste Bimaristan eröffnet, so hieß das Krankenhaus auf Arabisch, mit angeschlossener Ärzteschule und Bibliothek. Hervorragende Krankenhäuser hatte es freilich auch schon im christlichen Byzanz gegeben. Zum Beispiel im ausgehenden 4. Jahrhundert bei Caesarea, eine richtige Krankenstadt mit Spitälern, Ärztehäusern, Werkstätten und Obdachlosenheimen, errichtet vom Erzbischof und Kirchenvater Basilius. Die Araber wiederum bauten Heilanstalten für Geisteskranke mit Grünanlagen und Springbrunnen und entwickelten eine spezielle Schonkost zur Beruhigung von Körper und Gemüt. Kapitel 2: Die monastische, also klösterliche Medizin, die ebenfalls im 5. Jahrhundert aufzublühen beginnt und bis zum 12. Jahrhundert dauert. Im Abendland herrschten nach dem Zusammenbruch des römischen Weltreichs Chaos und Barbarei. Die Klöster waren es, die Kultur und Wissenschaft der Antike retteten. Gelehrte Mönche schrieben die überlieferten medizinischen Texte ab, übersetzten sie aus dem Griechischen ins Lateinische. In den Klöstern praktizierten hochgebildete Ärzte. Sie betätigten sich als Chirurgen und Internisten. Ihre Mitbrüder in den Klosterapotheken stellten hochwirksame Öle und Pillen aus Pflanzensäften her, bereiteten schmerzstillende Salben aus Schweineschmalz, Bärenfett und Hirschtalg, verfertigten Kräutersirup und Wundpflaster. War es den Mönchen vielleicht langweilig bei ihrem immer gleichen Tageslauf mit Psalmensingen und Bibelstudium? Begaben sie sich deshalb auf fremdes, weltliches Terrain? Keineswegs. Die Regel des heiligen Benedikt erklärt schon im 6. Jahrhundert die Sorge für die Kranken zu einer zentralen Aufgabe klösterlichen Lebens. Sie ist sogar wichtiger als der Gottesdienst, die Liturgie. Oder anders ausgedrückt, sie ist Gottesdienst. Für die Kranken muss man vor allem und über alles besorgt sein. Man diene ihnen so, wie man Christus selbst dienen würde. Man weise kranken Brüdern eine eigene Zelle und einen gottesfürchtigen, eifrigen und besorgten Wärter zu. Man gebe ihnen Gelegenheit zu Bädern und erlaube ihnen zur Stärkung Fleisch zu essen. Deshalb gehören Krankenstube und Apotheke bald zur Standardausstattung der Klöster. Versorgt werden nicht nur die Mitbrüder, sondern auch die Klostergäste und die armen Leute aus der Umgebung. Um 830 finden wir in der Benediktinerabtei von St. Gallen ein Hospital, ein eigenes Aderlasshaus, Bäder, sanitäre Anlagen, eine Extraküche für die Patienten, ein Ärztehaus mit Behandlungszimmer, einen Schlafraum für die Schwerkranken, ein pharmazeutisches Depot und einen Heilkräutergarten. Auf der Bodenseeinsel Reichenau kann man heute so einen Apothekergarten bewundern. Er ist exakt nach den Anweisungen angelegt worden, die der junge Abt des Klosters Reichenau, Wallafried Strabo, im Jahre 827 erteilte. Originellerweise in einem ausufernden Lehrgedicht von 444 lateinischen Hexametern. Hortulus, Gärtchen, nannte er dieses Gartenbaukompendium, in dem er 24 Heilpflanzen mit allen ihren Wirkungen beschreibt. Salbei, Fenchel, Schlafmohn, Liebstöckel, Rettich, Frauenminze, Sellerie und den Wermut, lateinisch Absinthium. Wenn plötzlich vielleicht der Kopf dir hämmert in scharfem, stechendem Schmerz oder quälender Schwindel erschöpfend dich heimsucht, wende dich an ihn um Hilfe und koche des laubigen Wermuts bitteres Grün. Überspüle damit den höchsten Scheitel des Hauptes. Hortus Sanitatis, Garten der Gesundheit, hieß der Kräutergarten in der mittelalterlichen Kloster- und Burgenarchitektur. Hildegard von Bingen nannte gleich die ganze Natur einen Garten, eine Augenweide für Gott und ein Reservoir heilender Kräfte für den kranken Menschen. Hildegard war nicht nur Äbtissin zweier Klöster, visionäre Theologin und Komponistin funkelnder Mysterienspiele, sondern eine hochbegabte Naturforscherin, Ärztin und Apothekerin. Sie schrieb die erste Naturkunde Deutschlands. In ihren Büchern warb sie für einen sensiblen, liebevollen Umgang des Menschen mit dem eigenen Körper und der Natur. Gott hat alle Dinge der Welt so eingerichtet, dass eins auf das andere Rücksicht nehme. Erstaunlich vernünftig war diese Medizin und oft gar nicht so finster, abergläubisch, wie man sich das Mittelalter gerne vorstellt. Damals grassierte das sogenannte Antoniusfeuer, eine furchtbare Seuche, die die Menschen buchstäblich verfaulen ließ, bis ihnen Hände und Füße abfielen. Der Pflegeorden der Antoniter bekämpfte die Epidemie, indem er gesunde Ernährung und Lebensweise propagierte und für hochwertiges, reines Weizenbrot sorgte. Heute weiß man, dass sich hinter dem Antoniusfeuer eine Lebensmittelvergiftung verbarg. Im dunklen Roggenbrot, das den Hauptbestandteil der Ernährung bildete, wucherte wie ein tödlicher Pilz das Mutterkorn. Das bedeutet, die Antoniter lagen mit ihrer Weizenbrottherapie goldrichtig. Natürlich finden sich im medizinischen Angebot dieser Epoche auch Zaubersprüche und abstruse astrologische Lehren. Der Irrglaube an die heilende Kraft des Eiters zum Beispiel verhinderte die lebensnotwendige aseptische Behandlung von Wunden bis hinein ins 19. Jahrhundert. Das gestörte Gleichgewicht im Körper versuchte man mit Heiltränken und feuchten Umschlägen wieder zu gewinnen. Man ließ die Patienten zur Ader und setzte ihnen heiße Schröpfköpfe. Vor allem aber gab man ausgetüftelte Ratschläge für eine vernünftige Lebensführung. Zitat aus den Gesundheitsregeln von Salerno. Hast du gespeist, so erheb dich gern. Halte den Schlaf dir um Mittag fern. Halte den Harn zurück nicht zu lang. Regt sich's im Darm, so folge dem Drang. Das Personal im mittelalterlichen Gesundheitswesen ist von bunter Fülle. Und man kann nicht von vornherein sagen, wer verantwortungsbewusster arbeitet. Die Bader und Barbiere etwa leisteten Erstaunliches bei der Behandlung von Knochenbrüchen und Verrenkungen, Zahnschmerzen und inneren Erkrankungen. Der Stand der Hebammen genoss solches Ansehen, dass man ihnen kleinere Operationen wie die Öffnung von Abszessen oder die Entfernung von Polypen überließ. Noch um 1400 zogen berühmte Doktoren in Paris Hebammen zu Konsultationen hinzu. In der mittelalterlichen Medizin standen magische Praktiken und sinnlose Quälereien neben überaus zukunftsträchtigen Einsichten. Die Heilkunst nahm den Menschen als Einheit aus Leib und Seele wahr, suchte sich am biologischen Rhythmus des Patienten zu orientieren und interessierte sich für seine Lebensbedingungen. Man wusste, es hilft wenig, körperliche Symptome zu behandeln, wenn das krankmachende Umfeld unverändert bleibt und die seelischen Belastungen verdrängt werden. Und man kannte die enorme Bedeutung menschlicher Nähe für den Heilungsprozess. Drittes und letztes Kapitel. Die weltliche Schulmedizin vom 12. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert. Im Gefolge der Kreuzzüge gewann die hochstehende arabische Heilkunde erneut starken Einfluss auf das Abendland. Und die von der westlichen akademischen Welt zunächst gering geschätzte Medizin wurde an den neu gegründeten Universitäten salonfähig. Bisher waren die Studenten mit ihren Lehrern als fahrende Scholaren durch die Lande gezogen und hatten in den Spitälern hospitiert. Jetzt wurden sie in den Universitätsstädten sesshaft. Der ärztliche Stand erhielt klare Konturen. Plötzlich gab es Prüfungsordnungen und geregelte Ausbildungsstandards. Alles begann in Salerno, am Golf von Pestum. Dort etablierte sich die erste Medizinschule des Abendlandes, unter der Leitung von Laien, nicht von Klerikern. Hier sollten künftig alle Ärzte studieren, wenn es nach dem Willen des Stauferkaisers Friedrich II. Ging. Der Herrscher, hochgebildet, aufgeklärt, mit einem Faible für arabische Kultur, erließ folgende strenge Medizinalordnung. Im Hinblick auf den schweren Nachteil und nicht wieder gutzumachenden Schaden, der aus der Unerfahrenheit der Mediziner entstehen könnte, befehlen wir, dass künftig keiner unter dem Deckmantel des ärztlichen Titels es wagen sollte, zu praktizieren, wenn er nicht zuvor in Salerno im öffentlichen Disput der Professoren durch eine Prüfung bestätigt worden ist. Andere klangvolle Namen in der Geschichte der Medizinschulen sind Toledo in Spanien und Montpellier in Südfrankreich, wo man besonderen Wert auf die eigenen klinischen Erfahrungen der Studenten legte. Und dann entstanden seit dem 12. Jahrhundert die ersten Universitäten in Paris, Bologna, Oxford, Padua, Salamanca, Toulouse. Die Wissenschaft entwickelte sich zur dritten Großmacht des Abendlandes, neben der politischen Führungsschicht und der Kirche. Und doch bedeutete der Aufstieg der Universitäten auch wieder einen Rückschritt für die Medizin. Denn die Vorlesungen und Disputationen standen ganz im Schatten der klassischen Autoritäten. Die ersten Sektionen gingen nach einem merkwürdigen Ritual vor sich. Während ein Assistent den Leichnam öffnete, las der Herr Professor die entsprechenden Abschnitte aus den antiken Schriften Galens vor und wies auf die freiliegenden Organe. Niemand kam auf die Idee, dass man dabei etwas Neues entdecken könnte. Aber es gab auch Durchbrüche zur Freiheit in den medizinischen Fakultäten. Juden, sonst vielfach klein gehalten, spielten eine bedeutende Rolle, vielleicht weil sie sich mit der griechisch-arabischen Tradition am besten auskannten. Auch von jüdischen Ärztinnen wird berichtet. Sie hatten entweder in Salerno studiert, dort gab es auch Professorinnen, oder waren von ihren Vätern oder Ehegatten in der ärztlichen Kunst unterrichtet worden. In Frankfurt am Main sind im 14. Jahrhundert 14 Medizinerinnen registriert. In Würzburg war die Ärztin Sarah so erfolgreich, dass sie sich ein Rittergut kaufen konnte. Die spanischen Königinnen vertrauten ihren jüdischen Leibärztinnen bedingungslos. Bezeichnend der Skandal, der sich 1322 an der Universität Paris ereignete. Die medizinische Fakultät verklagte eine Ärztin namens Jacqueline Felicie de Almagna, weil sie ohne den vorgeschriebenen Studienabschluss praktizierte. Jacqueline ließ eine lange Reihe ihrer Patienten aufmarschieren und alle bezeugten dasselbe. Die Ärztin hatte sie gesund gemacht, während sie von ihren männlichen Kollegen als hoffnungslose Fälle abgewiesen worden waren. Als das Mittelalter zu Ende ging, vollzog sich auch in der Medizin ein Umbruch. Chemie und naturwissenschaftliches Experiment lösten endgültig das Vertrauen in die Tradition ab. Entscheidend wurden zwei Erfindungen. Johannes Gutenberg entwickelte 1446 den Buchdruck mit beweglichen Lettern und machte es möglich, dass sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse in bisher ungeahnter Geschwindigkeit verbreiteten. In den Niederlanden konstruierte man vermutlich 1590 das erste Mikroskop und konnte plötzlich sehen und beobachten, was man sich bisher nur im Kopf zusammengereimt hatte.